Übung 2. Beispiel. Das ist ein bequemes Sofa. Kaufst du das bequeme Sofa? Kaufst du das bequeme Sofa? Kaufst du das bequeme Sofa? Und jetzt sieh. Das ist ein bequemes Sofa. Kaufst du das bequeme Sofa? Das ist ein guter Computer. Kaufst du den guten Computer? Das ist eine schöne Tasche. Kaufst du die schöne Tasche? Das sind günstige Stühle. Kaufst du die günstigen Stühle? Das ist eine tolle Bluse. Kaufst du die tolle Bluse? Das ist ein großer Tisch. Kaufst du den großen Tisch? Das sind wunderbare Schuhe. Kaufst du die wunderbaren Schuhe? Das ist ein schönes Kleid. Kaufst du das schöne Kleid? Das ist ein guter Stift. Kaufst du den guten Stift?